Medienforum Münster. Besser leben, das arbeitskritische Magazin. Was hat um Himmels Willen Rhythmus mit Geld zu tun? Es muss eine Wirkung des Geldes sein, die ins Unwillkürliche hineinreicht. Und der Weg, auf dem man eben findet, dass hier diese synthetische Leistung eine wichtige Rolle spielt und überhaupt einen großen Einschnitt im menschlichen Denken macht, das findet man eben, wenn man umgekehrt jetzt im Rhythmus darauf stößt, dass der Rhythmus, den wir uns als unseren natürlichen wahrnehmen, dass der nur funktioniert, wenn in den Menschen genau eine synthetische Leistung vorauszusetzen ist. Was hat um Himmels Willen Rhythmus mit Geld zu tun? Diese Frage gestellt hat gerade Altphilologe und Buchautor Eske Bockelmann. Konkret haben wir gelauscht einem von drei kurzen Ausschnitten aus einem Referat, das Eske Bockelmann gehalten hat im April diesen Jahres. Und zwar in Wien. Das Wiener wertkritische Magazin Streifzüge, es hatte im April 2006 anlässlich eines 10-jährigen Publikationsjubiläums eingeladen zu einem Vortrag von Eske Bockelmann zum Thema Im Takt des Geldes. Im Takt des Geldes, zur Genese modernen Denkens, so lautet auch der Titel des neuesten Buches von Eske Bockelmann. Im Takt des Geldes ist ein gut 500 Seiten umfassendes Werk, das 2004, also im vorletzten Jahr, herausgekommen ist im zu Klampen Verlag in Springe. Lauschen wir nun ein weiteres Mal dem Wiener Vortrag von Eske Bockelmann. Die Menschen haben von einem bestimmten historischen Moment an am Geld dies seltsame synthetische Leistung zu erbringen, jeweils zwei Einheiten, ohne Inhalt, sondern nur mit einem sozusagen reinen Verhältnisunterschied zu verbinden. Und das, was wir hier sagen, am Geld uns da eintrainieren, das übertragen wir, ohne es zu wissen, wie ein Reflex auf die Wahrnehmung von Zeit, nämlich von Zeiteinheit. Und die Herleitung ist die, dass wir die Leistung, die wir am Geld zu erbringen haben, diese synthetische Leistung, unwillkürlich auch auf die Zeitwahrnehmung legen. Im Takt des Geldes. Wir haben es gerade gehört. Die Logik des Geldes, sie hat sich breit gemacht bis tief hinein in unsere psychischen Wahrnehmungsstrukturen. Anhand unseres Rhythmusempfindens versucht Eske Bockelmann, das in seinem Im Takt des Geldes Buch nachzuweisen. Das Rhythmusgefühl der Menschen, es war nämlich keineswegs immer in der Art und Weise ausgeprägt, wie es sich für uns heute als selbstverständlich darstellt. In der Musik der Neuzeit, man kann sagen seit etwa 1620, da werden in Westeuropa die Töne eingefügt in ein Raster gleicher Zeiteinheiten. Es handelt sich dabei um die sogenannten Takte. Davor, also nicht weniger als ungefähr 400 Jahre vor unserer jetzigen Zeit, in früheren Epochen also, da hatte jede Tonfolge ihre ganz eigene Dauer besessen. Bei den Takten dagegen ist es so, dass ein präzises Zeitmaß eingehalten werden muss. Das war in der Zeit um das Jahr 1620 herum, zu Beginn des 17. Jahrhunderts also, noch etwas vollkommen Neues. Die Logik des Geldes nun, sie wirkt nicht nur auf unser Rhythmusempfinden, sondern beherrscht unser Denken auch bis tief in ganz andere Bereiche hinein. Zwei besonders bedeutende davon sind die Wissenschaft, wie wir sie kennen, sowie die neuzeitliche Philosophie. Wenn diese Leistung, diese Denkleistung, die wir da am Geld zerbringen haben, wenn die diese Wirkung haben kann, nämlich dass sie unsere Zeitwahrnehmung rastert und damit unsere Rhythmuswahrnehmung bestimmt, dann muss diese selbe Leistung auch irgendwelche anderen Wirkungen getan haben. Und andere Wirkungen sind die des naturwissenschaftlichen Denkens und das Denken der neuzeitlichen Philosophie in der berühmten Trennung nach Subjekt und Objekt. Die Wissenschaft und die neuzeitliche Philosophie, auch sie sind durch und durch geprägt durch die Logik des Geldes. Die Logik des Geldes, der Takt des Geldes. Wie ist er eigentlich in die Welt gekommen, dieser Takt? Dieser Frage werden wir nachgehen im Verlauf unserer heutigen Sendung. Willkommen hier bei der Oktoberausgabe von Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Am Mikrofon sind Peter Busfeld und Dr. Peter Samohl. Als Studiogast können wir heute Abend den Autor des eben genannten Buches Im Takt des Geldes begrüßen. Guten Abend, Herr Dr. Bockelmann. Schönen guten Abend. Eske Bockelmann, er hat uns einige ausgewählte Musikbeispiele mitgebracht, die wir in dieser Besser-Leben-Sendung zu Gehör bringen werden. Musikbeispiele, Musikstücke, die sich um einiges unterscheiden von dem, was in den bisherigen Besser-Leben-Sendungen an Musik über den Sender gegangen ist. Diese Musikbeispiele, sie werden im Verlauf unserer heutigen Sendung eingespielt von Carsten Hannig. Carsten, er ist heute unser Mann an den Reglern im Technikraum hinter der Glasscheibe hier vom Studio A des Medienforum Münster. Gerade lauschen wir einer französischen Motette, und zwar einem Beispiel für Motettenkunst aus dem 13. Jahrhundert, einer Musikepoche, für die in späterer Zeit gebräuchlich wurde die Bezeichnung Ars Antiqua. Nach dieser Musik, dieser Ars Antiqua Musik also, werden der andere Peter, Dr. Peter Samohl und ich, eine Einführung geben in den Inhalt des Buches Im Takt des Geldes von Eske Bockelmann. Dr. Eske Bockelmann, er ist heute Studiogast in einer Besser-Leben-Sendung, die übrigens ausnahmsweise knappe 2 Stunden dauern wird. Der zweite Teil der heutigen Besser-Leben-Ausgabe, er wird direkt nach den 20 Uhr Nachrichten zu hören sein. Zurück zum Buch Im Takt des Geldes. Der Wechsel von Rhythmen mit ihrer jeweils ganz eigenen Zeit zu Takten, mit ihrer präzisen Rasterung der Zeit, ist nicht zurückzuführen. Das legt Eske Bockelmann in seinem Im Takt des Geldes Buch dar. Dieser Wechsel, er ist nicht zurückzuführen auf einen Wechsel in der Musik selbst. Vielmehr ist es die Musik, die im frühen 17. Jahrhundert sozusagen selber Opfer einer tiefgehenden Veränderung wird. Diese tiefgreifende Veränderung, sie hat in uns einen Reflex implantiert, der uns seither sozusagen zwingt, dem damals noch neuen Taktrhythmus zu folgen. Dies steht, so erklärt es Eske Bockelmann, im Zusammenhang mit einer Veränderung der Geldwirtschaft seit etwa 1620. Von da an tritt nämlich der Handel in großem Maßstab über die Grenzen der kleinen und nicht anonymen dörflichen und städtischen Märkte hinaus. Es kommt, wenn man so will, zu den ersten europaweiten Finanzströmen. Durch diesen europaweiten Handel erhielt das Geld eine Wichtigkeit und Bedeutung im alltäglichen Umgang, die es nie zuvor besessen hatte. In dieser Zeit fällt auch das Aufkommen des Kreditwesens und des bargeldlosen Handels. Während vor dem Dinge des alltäglichen Lebens häufig noch direkt getauscht oder auch einfach weitergegeben wurden, trat nun immer stärker das Geld als Medium zwischen die Weitergabe von Gütern. Das Geld, es wurde also zum Maß aller Dinge, in dem jedes Gut, jeder Gebrauchsgegenstand, in dem alles einen bestimmten Geldbetrag wert wurde, wurden die unterschiedlichen menschlichen Hervorbringungen auf diese Weise einander angeglichen. Alles scheint ab jetzt nur noch mehr oder eben weniger zu kosten, also mehr oder weniger Geld wert zu sein. Man muss sich das einmal wirklich bei Lichte klar machen. Das Geld hätte ohne die Dinge, die man dafür kaufen kann, keinerlei Wert, keinerlei Funktion. Neuzeitliches Geld, das ist ein Medium ohne jeden Inhalt und jenseits allen Inhalts. Sein einziger Zweck besteht darin, den Wert anderer Dinge auszudrücken und gegen diese anderen Dinge, die Waren, also austauschbar zu sein. Und trotzdem oder gerade deswegen ist es das Geld, das sich alle anderen Dinge unterwirft. Mit der Verallgemeinerung der Geldvermittlung war allen Dingen von nun an eine abzählbare Einheit aufgezwungen. Nämlich die, mehr oder weniger Mark, Schilling, Dollar oder eben Euro wert zu sein. Dabei werden nicht nur alle Geldzahlungen, also beispielsweise unsere täglichen Einkäufe, dem Reflex unterworfen, alles in abstrakten, abzählbaren Einheiten zu denken. Sondern dieser Reflex, der uns vermittelt über das Geld gleichsam Tag für Tag eintrainiert ist und auch jeden Tag wieder erneuert wird, erreicht auch bis tief in unser sonstiges Denken hinein. Den Reflex, alles in gleichen abzählbaren, also berechenbaren oder messbaren Einheiten zu denken, diesen Reflex, den tragen wir schon immer in uns. Die Subjekte, also wir alle, wir sind bis tief in unser Innerstes hinein konstituiert durch das Geld. Das wirkt sich natürlich auch auf unsere Wahrnehmung hinaus. Unwillkürlich misst jeder heutige Mensch alles in gleichen Einheiten. Eske Bockelmann, er nennt das eine unwillkürliche Synthesis, die uns unwillkürlich unterläuft, ohne dass wir uns dessen überhaupt bewusst sind. Alle Bereiche menschlichen Denkens, sie wurden auf diese Weise überformt, auch solche, die nicht direkt mit Geld etwas zu tun haben. Dazu zählt eben auch die Rhythmuswahrnehmung. Diese Rhythmuswahrnehmung, sie erfolgt nun nach Takten. Auch die Takte in der Musik sind, ähnlich wie das Geld, eine formale Vorgabe ohne jeden Inhalt. Und zwar, wenn man so will, von Johann Sebastian Bach bis Janet Biedermann. Wobei die Erklärung der Rhythmuswahrnehmung und den Taktrhythmus, den haben in der Tat Johann Sebastian Bach und Janet Biedermann gemeinsam. Diese Erklärung der Rhythmuswahrnehmung, sie ist in Eske Bockelmanns Buch Im Takt des Geldes gar nicht das alleinige Thema. Die Rhythmuswahrnehmung in Form von Takten ist letztlich für Eske Bockelmann nur ein Beweismittel, um zu zeigen, wie tief unserem Denken und Empfinden die reine, die leere und formale Messbarkeit eingebrannt sind. Viel folgenreicher als die sicherlich dramatischen Änderungen in der Musik ist Eske Bockelmanns These, dass sich die neuzeitliche Wissenschaft, also etwa die Naturwissenschaft, so wie wir sie kennen, in einem grundlegenden Irrtum befinde. Auch diese Wissenschaft, sie zeige sich vom Zwang der funktionalen Synthesis bestimmt. Hiermit befasst sich Eske Bockelmann in der zweiten Hälfte seines Buches. Ähnliches gilt auch für die neuzeitliche Philosophie, worauf wir hier aber nicht weiter eingehen können. Eske Bockelmanns zentraler Kritikpunkt an der neuzeitlichen Wissenschaft ist deren vortheoretische Annahme, die Natur gehorche mathematischen Gesetzen. Auch diese Vorstellung der sogenannten Naturgesetze, sie sei, so Eske Bockelmann, unserem Bewusstsein eingeimpft worden durch die unwillkürliche Synthesis. Eine Synthesis, die wiederum durch das Geld hervorgerufen worden sei. Wissenschaftliche Experimente etwa. Solche Experimente werden in diesem Zusammenhang der modernen Naturwissenschaften als Veranstaltung aufgefasst, ja, man kann sagen, zum Zweck der Herstellung von sogenannten Naturgesetzmäßigkeiten. Und eben nicht etwa bloß als eine Art experimentelle Projekte, um solche Naturgesetzmäßigkeiten zu beobachten, sondern diese Naturgesetzmäßigkeiten werden gewissermaßen konstruiert. Zusammenfassend kann man also sagen, nach Eske Bockelmann sind der Taktrhythmus, die moderne Naturwissenschaft und die neuzeitliche Philosophie durch einen Denkzwang bestimmt, der erst durch das Geld in die Welt gekommen ist. Ja, nach so viel Vorrede von Peter Samohl, dem anderen Peter also, und von mir zum Inhalt Ihres Buches Im Takt des Geldes, Herr Dr. Bockelmann, da würden wir natürlich nun gerne auch von Ihnen einige Ausführungen hören. Wir sind also alle bestimmt durch einen Zwang, durch einen Denkzwang. durch das Geld, eben durch den Takt, den das Geld vorgibt, durch den Zwang, den das Geld vorgibt. Das wirft die Frage auf nach Möglichkeiten einer Befreiung von diesem Zwang, von diesen Zwängen. Doch dazu später. Eine ganz triviale Frage würde ich gerne zu Beginn an Sie richten. Wir haben eben vor einiger Zeit unseren Intro-Jingle gehört, wie er immer hier bei Besser Leben läuft. Das ist so ein Ska-Stück mit ein bisschen Jazz-Einfluss darin. Ja, also ganz moderne Taktmusik. Und vielleicht kann der Carsten uns das nochmal einspielen. Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Ja. Was meinen Sie, Herr Dr. Bockelmann, ganz trivial gefragt, wie soll man mit solcher Art von Musik, die uns im Alltag ja überall umgibt, umgehen? Ja, wie soll man damit umgehen? Man kann und darf natürlich umgehen damit, wie man immer mag. Wenn wir solche Musik hören, empfinden wir daran natürlich überhaupt keinen Zwang, allenfalls eben die Lust und die Freude, in diesen Takt mit einzuschwingen, eventuell mit dem Fuß mit zu tippen. Aber wir empfinden das nicht als Zwang. Wir empfinden den Rhythmus, das, was uns da eventuell eben packt, als etwas, was in der Musik selber liegt. Also auch als etwas, wozu wir nichts hinzutun müssen. Wir hören das, es ist rhythmisch und alles ist gut in gewisser Weise. Und also das Bewusstsein, das man erlangen kann, dass dieses Takthören auch eben bis in das Gefühl eben, ah ja, das packt mich jetzt, hier will ich tanzen. Das Bewusstsein davon, dass dieses Gefühl seine bedingte Ursache hat, nämlich eben in einem Bereich, den wir gar nicht normalerweise damit in Verbindung bringen wollten, eben den des Geldes. Dieses Bewusstsein muss uns bei der Wahrnehmung, bei der Freude an dieser Musik natürlich überhaupt nicht stören. Es kann einen aber natürlich verstören, wenn man darüber nachdenkt, dass dieses 1-2, 1-2, auf das all diese Musik eben gebracht ist, von denjenigen, die sie spielen und von uns wiederum gebracht wird, indem wir sie so hören, dass dieses 1-2 eben tatsächlich etwas damit zu tun hat, mit dem Umgang mit Geld, nämlich dem Gegenüber, Wert im Geld, Wert in der Ware. Es kann einen verstören. Aber ich denke, beim Hören, bei der Freude an Musik wird es einem keine Probleme bereiten. Das bedeutet also, nach der Lektüre Ihres Buches braucht man nicht seine CD-Sammlung auszumustern, aber es schadet nicht, sich einfach im Denken zu üben und die Fäden aufzugreifen, die Sie in dem Buch gewoben haben. Sehr richtig, ja. Gut. Dass Musik auch anders gehen kann und sogar über Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende anders gegangen ist, dafür haben wir in dieser Sendung einige Beispiele. Carsten in der Technik wird uns jetzt etwas einspielen, und zwar eben keine moderne Taktmusik, sondern ein Musikstück, das uns Dr. Bockelmann mitgebracht hat. Sofort danach lauschen wir dann drei Originalzitaten von Iske Bockelmann, die von Johanna Colette vorgetragen werden. Ja, da es ja schwer ist für uns, die wir umgeben sind, nun wirklich in hohem Maße von der Musik, die einfach nach Takten geht und die unserem Rhythmusempfinden entspricht, ist es ja ein großer Schritt erstmal für uns in der Vorstellung, uns hörbar zu machen, wie andere Musik geklungen hat. Dafür eben ein Beispiel aus einer Richtung der Musik, die doch verhältnismäßig bekannt ist, nämlich dem gregorianischen Gesang. Wir hören jetzt ein kurzes Beispiel aus dem 9. Jahrhundert, natürlich nicht im 9. Jahrhundert aufgenommen, aber eben auf Notationen, die aus dieser Zeit stammen, eben zurückreichend. Ganz kurz eine Anmerkung, was man dann eben hört. Man hört einen Männerchor, der einstimmig singt, und zwar eben seinen Text, die Wörter, die Silben in einer Weise singt, die einfach durch die Sprache vorgegeben ist. Die einzelnen Silben, und das heißt auch die einzelnen Töne, sind nicht gebracht auf eine Rasterung, auf gerasterte Zeiteinheiten, die nach betont, unbetont, nach 1-2, 1-2 irgendwie abzuzählen wären. Man kann ja versuchen, mal mitzuzählen, ob einem da irgend sowas gelingt. Es wird nicht gelingen. Und insgesamt ergibt sich damit eben auch eine Musik, die sehr ruhig dahin strömen, kann man vielleicht sagen, verläuft. Eske Bockelmann, Jahrgang 1957, hat klassische Philologie und Germanistik studiert. Er war als Dramaturg am Nationaltheater Mannheim und in verschiedenen Funktionen an den Universitäten München, Würzburg und Marburg tätig. Zurzeit lehrt er an der Technischen Universität Chemnitz. Im Folgenden drei Originalzitate von Eske Bockelmann. Zunächst der letzte Absatz seines 511-seitigen, im vorletzten Jahr erschienenen Buches »Im Takt des Geldes zur Genese modernen Denkens«. Es sind die Menschen, die ihn, gemeint den Zwang des Geldes, eingerichtet haben, durch nichts sonst auf ihn verpflichtet als durch sich selbst. Aber sie haben ihn eingerichtet zu dem, was ihre Welt im Innersten zusammenhält, und glauben nun doppelt gezwungen, durch ihn, den sie eingerichtet haben, und ihn, den sie fest schon in sich tragen, nicht sie hätten mehr über ihn, sondern er allein über sie zu entscheiden. Und fast will mir scheinen, am empfindlichsten seien sie gegen alles, was sie mahnt, dass sie darin irren. Zitat Ende, Eske Bockelmann, Im Takt des Geldes, Seite 489. Aus dem Im Takt des Geldes Buch noch ein weiterer Auszug. Thema der nun ausführlich zitierten Stelle ist die Erklärung der neuzeitlichen Rhythmuswahrnehmung aus der Geldvergesellschaftung. Dies, die Form, in der kein Mensch bis dahin hatte denken müssen und keiner daher hatte denken können, die neuzeitlich bedingte synthetische Leistung, welche die Menschen damit aufzubringen haben. zwei auf Inhalte bezogene, selbst aber nicht inhaltliche Einheiten im reinen Verhältnis von bestimmt gegen nicht bestimmt. Diese Synthesis wird dem Denken so bedingt zur Notwendigkeit und zum Zwang. Ihren genuinen Bereich hat diese Synthesis im Umgang mit Geld und eben dort haben die Menschen sie anzuwenden auf alle, unbestimmt welche Inhalte haben sie die reine Einheit wert, auf gleichgültig welchen Inhalt zu beziehen. Über die ältere und ebenfalls synthetische Leistung materialer Denkform, nämlich Wert in den Dingen zu denken und sie nach diesem inhärent gedachten Wert aufeinander zu beziehen, legt sich die neue, funktionale Leistung ihn zu formen in die nicht-inhaltlichen Einheiten. Ganz entsprechend der Vorgang in der Rhythmuswahrnehmung. Dort war bis dahin ebenfalls eine ältere synthetische Leistung am Werk, nach der die Menschen Klangeinheiten als Einheiten erfüllter Zeit proportional aufeinander bezogen, nach inhaltlichen Bestimmungen und also wiederum Material. Wenn nun die funktionale Synthesis am Geld wirksam wird und dank ihrer Genese keine Beschränkung darin kennt, auf welche Art von Einheiten sie sich zu legen hat, legt sie sich daher notwendig auf andere synthetische Einheiten, die sie im Denken dort, wo sie wirkt, bereits vorfindet und die ihrer Art des Zugriffs vor allem sehr gut nachgeben können. Die materialen, erfüllten Zeiteinheiten formt und verbindet sie nunmehr nach ihnen den funktionalen Bestimmungen und schafft sie damit zu den leeren, nach bestimmt gegen nicht bestimmt unterschiedenen Zeiteinheiten der Taktschläge. Zitat Ende. Eske Bockelmann. Im Takt des Geldes. Seite 229 folgende. Abschließend nun ein letztes, ebenfalls recht ausführliches Bockelmann-Zitat. Es stammt aus einem in diesem Jahr veröffentlichten Zeitschriftenaufsatz mit dem Titel Abschaffung des Geldes. Unter der Zwischenüberschrift Der undenkbare Gedanke ist da Folgendes zu lesen. Und wenn es nun ohne Geld ginge? Nein, keine bloße Ersetzung durch Informationsbits, Kaurimuscheln oder Arbeitswertscheine. Keine Rettung des Geldes und Bewahrung seiner Logik, sondern seine Abschaffung. Wenn es ohne Geld ginge, so fehlte es und fehlte somit nichts. Die Welt wäre nicht länger verdoppelt. Dinge und Menschen wären nur mehr sich selbst, keinem Doppel verpflichtet, nicht diesem Unding unterworfen, vor dessen Zwang, sich zu vermehren, alles andere für nichts gilt. Jedes Lebensmittel würde entstehen, weil es Lebensmittel, nicht aus dem Grund und nur unter der Bedingung, dass es zugleich vor allem wert ist. Jenes Unwesen, als welches sich alles zu realisieren hat, wenn es denn jemandem zum Verbrauch dienen soll. Die Menschen hätten sich allein um diese Mittel zu sorgen, nicht darum, sie vorweg zum Mittel eines Unwerts zu machen, der sich um gar nichts sonst besorgt. Es wäre nichts mehr zu teuer. Kein Hunger bliebe deshalb noch ungestillt, weil es an Geld fehlt. Keine Hilfe bliebe deshalb ungeleistet, weil sie sich keiner leisten kann. Keine Unternehmung läge nur deshalb ungetan danieder, weil sich Verbrauch an anderer Stelle nicht ausreichend in diese staatlich garantierte Chimäre verwandelt hat. Nichts hinge mehr davon ab, dass es sich rentieren muss. Keine Tat und kein Gut entstünden nur noch dann, wenn die nebenher laufende Rechnung aufgeht. Geld, das einer dafür aufbringt, muss mehr Geld werden, das es ihm einbringt. Produktionsstätten würden betrieben, weil sie Produkte und würden nicht deshalb zusammenbrechen, weil sie nicht genug Geld abwerfen. Kein Mensch verliere seinen Unterhalt, weil ihn zu bezahlen einem anderen nicht genug Profit verschafft. Drei Zitate haben wir gerade gehört, vorgetragen von Johanna Kollett. Zitate aus dem Buch Im Takt des Geldes zur Genese modernen Denkens von Eske Bockelmann, genauer gesagt zwei Zitate aus diesem Buch und ein Zitat aus einem Aufsatz, den Eske Bockelmann in der Zeitschrift Streifzüge publiziert hat. Eske Bockelmann, er ist heute Studiogast unserer Sendung. Und wenn wir den Inhalt dieser Zitate Revue passieren lassen, der Zwang des Geldes, er ist hier schon mal Thema gewesen, der Inhalt des ersten Zitates also und dann das letzte Zitat, das die Vorstellung umreißt einer Welt ohne Geld, ja auch ohne Geldersatz, Muschelgeld, was auch immer man sich da vorstellen mag, Tauschringe und so weiter und so fort, Derlei Inhalte, die werden zumindest regelmäßigen Hörerinnen und Hörern unserer Besser-Leben-Sendereihe nicht vollkommen unvertraut vorkommen. Doch beim zweiten Zitat, beim sprachlich sicherlich schwierigsten Zitat, da kann man, denke ich, schon sagen, das erschließt sich nicht direkt beim ersten Hören. Vielleicht können Sie, Herr Dr. Bockelmann, dazu auch etwas sagen, also zu diesem zweiten Zitat aus Ihrem Buch Im Takt des Geldes zur Erklärung der neuzeitlichen Rhythmuswahrnehmung aus der Geldvergesellschaftung. Ja, schwierig ist dieses Zitat deshalb, weil es eine Zusammenfassung ist und deswegen sprachlich verdichtet noch einmal eben aufs Kürzeste wiedergibt ein Kernproblem dieser ganzen Entdeckung, wie ich es vielleicht am liebsten nennen darf. Und zwar, das ist die Frage der Übertragung, also wie eine bestimmte Denkleistung, eine synthetische Leistung, wie ich sie nenne, die wir eben am Geld zu vollziehen gezwungen sind, ab der Neuzeit, also ab dieser neueren Rolle des Geldes, der uns vertrauten Rolle des Geldes als Hauptvermittler aller Lebensnotwendigkeiten. Die Frage, wie diese Leistung sich überträgt vom Geld, wo wir einfach nur etwas kaufen, bekommen, etwas weggeben, wie sich das überträgt eben in die Hörwahrnehmung, in die Rhythmuswahrnehmung. Das ist also eine zentrale Frage, die sich letztlich eben ergibt, nachdem alle möglichen historischen Fragen in dem Zusammenhang geklärt sind. Wir haben selbstverständlich davon auszugehen, dass die Menschen immer schon, hier darf man es mal sagen, Rhythmus empfunden haben, aber eben einen anderen Rhythmus. Diese ältere Rhythmuswahrnehmung war bereits damit umgegangen, dass die Menschen Zeiteinheiten aufeinander beziehen, vornehmlich aber eben unterschiedliche Zeiteinheiten, lang auf kurz. Aber dort haben wir schon in gewisser Weise eine synthetische Leistung und auf diese synthetische Leistung, also auf diese Zeiteinheit, die als Zeiteinheiten ja leer sind, zwar mit Tönen gefüllt werden können und mit Tönen gefüllt sind, aber doch als zeitliche Elemente eine gewisse Leere aufweisen, auf diese Einheiten vermag sich eben diese Synthesis, die wir am Geld, im Umgang Geld und Ware, uns einüben, auf diese leeren Zeiteinheiten vermag sie sich eben besonders leicht und deswegen auch so früh, historisch früh zu legen. Wobei uns diese Wahrnehmung, es ist eben schon mal angeklungen in dem, was Sie gesagt haben, diese Taktwahrnehmung ja als, ich sag mal, recht naturalisiert erscheint. Man denkt dann automatisch an das Ticken einer Uhr, gut, das ist mechanisch, aber an den Herzschlag, an das sich fortbewegen, das Gehen. Und es wird ja auch davon geredet, auch meinetwegen in der Musik fällt mir gerade ein, Herzen im Dreivierteltakt und so weiter. Also dass einen das einfach sehr als immer so gewesen und von der menschlichen Natur bedingt erscheint, also als eine anthropologische Konstante, diese Art der Wahrnehmung. Und das sagen Sie ja gerade, das ist nicht so. Ja, Sie haben vollkommen recht. Und das sind Dinge, die jedem an dieser Stelle einfallen müssen, mir selber auch natürlich eingefallen sind. Es gibt selbstverständlich viele akustische Phänomene, die in gleichmäßiger Abfolge von Tönen, von Geräuschen, eben beim Gehen, das Auftreten der Füße auf dem Boden, die also eine regelmäßige Abfolge von Tönen ergeben. Das gibt es natürlich. Was es aber eben nicht gab, ist die Wahrnehmung solcher Tonfolgen, nehmen wir eben den des Herzschlages, falls man ihn wirklich mal hört, wenn man das Ohr sozusagen jemand anderem auf die Brust legt und dann das Herzschlagen hört. Was es eben nicht gab, ist die Auffassung dieses Herzschlages als etwas Rhythmisches. Es lässt sich genau auch eben in der Literatur belegen, dass die Auffassung des Herzschlags als etwas Rhythmisches und nicht als etwas, was rhythmisch einfach vollkommen langweilig und nichtig ist, sondern dass die Auffassung des Herzschlags als rhythmisch erst mit Beginn des 17. Jahrhunderts eben aufkommt. Und wir können dann eben davon ausgehen, dass auch zum Beispiel die Schritte, die man eben beim Gehen als Klänge hört, dass man auch die erst dann als etwas typisch grundlegend Rhythmisches empfindet. Vorher nicht. Ja, ich hätte eine weitere Frage. Es gibt angeblich Lieder, die vor 1620 datieren und angeblich bereits das heutige Versmaß aufweisen. So zum Beispiel Ulrich von Huttens Lied »Ich hab's gewagt« aus dem 16. Jahrhundert. Und vielleicht daran anschließt, es gibt ja heute Musikformen, die nicht rhythmisch im Sinne des Taktrhythmus sind. Zum Beispiel Free Jazz, neue Musik oder auch Stücke, die manche als Synthesizer-Gewaber bezeichnen würden. Das sind jetzt zwei sehr gewichtige Fragen, die in unterschiedliche Richtungen weisen. Einmal ist ja die Frage in die Vergangenheit. Wenn ich behaupte, erst mit der Neuzeit, also ab 17. Jahrhundert, beginnt es mit dem Taktrhythmus, dann würde also jede Erscheinung, die nachweislich vor 1600 oder ungefähr eben dieser Zeit liegt und die bereits nach Takten oder nach diesem Wechsel von betont und unbetont verläuft, würde mich widerlegen. Und was Sie erwähnen, also ein Gedicht von Ulrich von Hutten, ich hab's gewagt, ja. Das können wir so lesen, dass wir die Silben nach betont, unbetont abwechselnd hören. Ich gebe ein anderes Beispiel, im Schatten reger Wipfel. So, also dieses Auf und Ab von betont, unbetont, das ist ja auch sozusagen das Versmaß, was unserer neuzeitlichen Rhythmusverhandlung entspricht. Und tatsächlich lassen sich einige Gedichte, auch Versdramen, die bereits vor 1600 liegen, lassen sich auf diese Weise lesen, was aber eben sich nicht daraus ergibt, dass die Verfasser bereits nach diesem Taktrhythmus empfunden hätten, sondern es lässt sich, das sind sozusagen feine technische Fragen, es gibt frühere Formen von Versmaßregulierung, die es zur Wirkung haben, dass wir heute mit unserem Taktempfinden diese Dinge ohne weiteres eben nach betont, unbetont und dass diese in die Musik übertragen eben nach Takten lesen können. Also wir zwingen das praktisch früheren Formen auf, aber die Menschen damals haben das gar nicht so gehört, wie wir ihnen das praktisch heute aufzwingen. Ja, der zweite Teil meiner Frage war ja, wie es jetzt mit neueren Formen der Musik ist. Also wie gesagt, Free Jazz und Synthesizer-Gewaber und so weiter. Ja. Tatsächlich ist das frühe 20. Jahrhundert der Moment, in dem sich auch ein gewisser Widerstand in der Musik, also bei den Komponisten, regt gegen diese Überherrschaft, diese damals dann eben schon lang anhaltende Herrschaft des Taktes. Und aus diesem Widerstand ergibt sich dann auch eben die Komposition von Musik, die sich vom Takt löst. Ah ja. Und tatsächlich eben ein Free Jazz kann es natürlich ohne weiteres eben zustande bekommen, dass er sich davon löst. Wir merken dann aber auch natürlich, dass unser typisches Rhythmusempfinden dann bei solcher Musik ausfällt. Wir können dann nicht mehr mittippen. Eventuell empfinden wir das gerade reizvoll beim Free Jazz. Gerade diese Durchbrechung des Erwarteten, das ist immer gleich. Oder eben, wir finden reizvoll eben in diesem Synthesizer-Gewerbe, dass es besonders meditativ dann eben wahrzunehmen ist, weil es uns eben nicht in den Tag bringt. Diese Abweichung vom Taktrhythmus ist natürlich möglich, aber geht damit einher, dass es nicht mehr als rhythmisch streng im strengen Sinne empfunden wird. Ja, manche Leute fühlen sich dabei ja auch unwohl. Herr Dr. Bockelmann hat uns noch einige weitere Musik mitgebracht, in die wir jetzt mal hineinhören werden. Nochmal ein frühes Chorstück, natürlich auch sakral, ambrosianischer Gesang. Wir hören eine Frauenstimme, die sehr reich moduliert. Und dann ein Frauenchor, der einsetzt. Wir hören, dass die Töne wiederum sich nicht in ein Taktraster einfügen, auch nicht einfügen lassen von uns dann. Und wir hören aber eben auch, dass der Chor durchaus in der Lage ist, auch ohne, dass da jemand einen Takt schlägt, gemeinsam, also synchron, diese Art von zeitlichem Rhythmus zu vollziehen, also zu singen. Also auch einfach eine Hilfe gegen das Vorurteil, man könne nur dann gemeinsam musizieren, wenn jemand da den Takt dazu schlägt. Hier also ambrosianischer Gesang. Thank you. Herr Dr. Bockelmann, wenn selbst unsere moderne Naturwissenschaft durch den Takt des Geldes bestimmt ist, wie schätzen Sie dann die vielen Naturprinzipien ein, die für uns heute selbstverständliche Gültigkeit beanspruchen? Also ich denke da zum Beispiel an das Gravitationsprinzip, die Theorie vom Urknall oder das Atommodell. Und wie erklären Sie, dass wir mit einer gewissermaßen falschen, weil eben erst durch das Geld möglichen Naturwissenschaft und der darauf basierenden Technologie, dass wir damit so erfolgreich sind? Also dass wir Brücken bauen, die nicht zusammenfallen, Geräte, die funktionieren, dass wir komplizierteste Manöver mit Raumsonden im Weltraum durchführen und das alles funktioniert ja. Vollkommen richtig. Es ist auch nicht so, dass ich irgendwie die Naturwissenschaften für einen Haufen Unsinn erkläre. Ich bin ja nur darauf gestoßen, auf sozusagen die allererste und in dem Sinne auch extreme Voraussetzung, die alle Naturwissenschaft macht, nämlich, dass sich letztlich alles beschreiben lässt als Funktion und das heißt eben als die Bewegung von unausgedehnten Rechenpunkten eigentlich. Diese Abstraktion, diese Vorstellung kann letztlich nicht stimmen. Die Welt kann nicht aus unausgedehnten Punkten aufgebaut sein, aber mathematisch und in der Formulierung von Naturgesetzen muss die Naturwissenschaft eben davon, muss sie davon ausgehen oder geht sie jedenfalls davon aus. Und das heißt, sie stimmt immer sozusagen in ihren allerletzten Konsequenzen nicht. In einem mittleren Bereich, der sozusagen jetzt nicht mehr zwischen vollkommen unausgedehntem Punkt und vielleicht einem 0,000 Nanometer großen winzigen Teilchen eben besteht, solange es nicht um diesen letzten Bereich geht, trifft die Naturwissenschaft natürlich die Phänomene sehr wohl und konstruiert sie genau genug, also hochgenau. Das ist natürlich alles tatsächlich wirklich eine Leistung der Naturwissenschaft. Aber zum Beispiel, Sie nannten den Urknall. Das ist eine Konstruktion, die sich aus einem Problem dieser allerersten Voraussetzungen ergibt, die die Naturwissenschaften macht, eben letztliches Zusammenwirken von Naturgesetzen an unausgedehnten Punkten. Das ergibt aus Vermittlungsschritten, die ich jetzt nicht ausführen werde, diese Notwendigkeit einer Annahme des Urknalls, die ich für ganz sicher falsch halte. Wir könnten also eine Naturwissenschaft haben, die auf ganz anderen Grundlagen beruht und die Ihrer Meinung nach auch funktionieren würde. Unbedingt. Man müsste ja auch sagen, dass die Angelegenheit des technischen Fortschritts ja ein wenig ins Gerede gekommen ist. Ne? Genauso wie eben das sich beziehen auf die Aufklärung. Und ich denke, da lässt sich auch einiges problematisieren. Und wenn wir die Hervorbringung von Naturwissenschaft uns heute teilweise anschauen, zumindest zum Beispiel Atomkraft, Gentechnologie, Waffentechnologie, die Massenautomobilisierung wäre da auch noch zu nennen. Da kann man, denke ich, schon von einem Umschlag von Produktivkräften zu Destruktivkräften sprechen. Und letztlich ist es auch bei der Computertechnologie so, dass wir da eine ganz enorme Zeitverdichtung erleben durch diese Technologie mitbedingt, wie in anderen Bereichen auch. Und sich das Ganze ja so als neutral und wertfrei eben auch nicht darstellt. Ja, die Naturwissenschaft ist das Mittel oder gibt die Mittel an die Hand, um in all diesen Hinsichten, die Sie genannt haben, Enormes zu bewirken und zu produzieren. Und die Naturwissenschaft für sich mag da in dem Sinne durchaus auch neutral sein, aber sie findet ja nicht statt in einem neutralen Raum. Und das ist ja die andere Seite des Geldzusammenhangs. Also nicht nur, dass er in uns wirkt, und das ist jetzt also unser Spezialthema ja, eben indem er, der Geldzusammenhang, die Voraussetzung dafür schafft, dass wir naturwissenschaftlich denken können, sondern es gibt den Geldzusammenhang ja nun einfach mal als auch als diese, wenn man so will, äußerlich wirkende kapitalistische Logik, nach der es eben dann dazu kommt, dass Nation gegen Nation konkurriert, dass eine Supernation darauf achten kann, dass andere entsprechend funktionieren, entsprechend Zugang zu Naturrohstoffen gibt und so weiter. Auch eben das Auto als Transportmittel, das unter kapitalistischen Gesichtspunkten einfach ideal ist, aber eben genau unter diesen Gesichtspunkten und so weiter. Das sind also alles Dinge, die wiederum einer kapitalistischen Logik entsprechen, die eben auch, und das ist ja die sichtbarere Seite am Geldzusammenhang, eben mit Geld als dem kapitalwirksamen Medium zusammenhängen. Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Hm. Nein, wir sind noch nicht am Ende angelangt der heutigen Besser-Leben-Sendung mit unserem Studiogast Dr. Eske Bockelmann, dem Autor des Buches Im Takt des Geldes. Direkt nach den 20 Uhr Nachrichten melden wir uns zurück mit einer weiteren knappen Stunde unseres Radiomagazins. Nach den Nachrichten sind wir also wieder da mit dem zweiten Teil unserer heutigen Sendung der Oktoberausgabe von Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Vor den Nachrichten lauschen wir noch einem Musikstück aus dem vor inzwischen 12 Jahren veröffentlichten Album Officium. Bei diesem 1994 herausgekommenen Album mit dem Titel Officium, da handelt es sich um ein CD-Projekt, bei dem der norwegische Jazz-Saxophonist Jan Garbarek seine Saxophon-Improvisationen sozusagen eingespielt hat über den mittelalterlichen Motettengesang des britischen Vokalquartetts The Hilliard Ensemble. Ich bin Peter Busfeld. Mit mir im Studio A des Medienforum Münster sitzen unser heutiger Gast Dr. Eske Bockelmann und mein Co-Moderator Dr. Peter Samohl. In der Technik bedient die Regler Carsten Hannig. Nach den Nachrichten sind wir wieder auf Sendung. Auf Wiederhören also. Bis gleich hier bei der Oktoberausgabe von Besser Leben, das arbeitskritische Magazin.